Wissenschaft im Brennpunkt. Frankfurt am Main, 6. Januar 1912. Hauptversammlung der Geologischen Vereinigung. Ein junger Privatdozent für Meteorologie und Geophysik von der Universität Marburg tritt unter dem wohlwollenden Applaus der Honoratioren ans Rednerpult. Alfred Wegener hatte den Vorsitzenden der Konferenz überzeugt, dass er im großen Hörsaal des Senckenberg-Museums erstmals seine neue Theorie vorstellen darf. Der Titel seines Vortrags: Die Herausbildung der Kontinente und Ozeane auf geophysikalischer Grundlage. Wegener ist aufgeregt. Der 32-jährige Meteorologe weiß, dass er dem geologischen Weltbild widersprechen wird. Also atmet er tief durch und beginnt. Magnificens, spectabiles, hochverehrte Professoris. Im Folgenden soll ein Versuch gemacht werden, die Großformen der Erdrinde, das heißt die Kontinentaltafeln und die ozeanischen Becken, durch ein einziges umfassendes Prinzip genetisch zu deuten, nämlich das der horizontalen Beweglichkeit der Kontinentalschollen. Alfred Wegener erzählt von physikalischen Prinzipien, von den Spuren einer hunderte von Millionen Jahren zurückliegenden Vereisung, die sich in Australien findet, in Südafrika, Südamerika, sogar in Westindien, aber nicht auf der Nordhalbkugel. Er erklärt, dass die Kontinente keineswegs unverrückbar auf der Erdkugel festgewachsen sind, wie es die Lehre besagt. Im Gegenteil. Sie haben im Lauf der Erdgeschichte ihre Lage verändert. Nehmen wir ein Abspalten und Abtreiben der Kontinentalschollen an, erhalten wir ein neues Bild von der Natur unserer Erdrinde. Kontinente bewegen sich? Diese Botschaft erstaunt das Auditorium. Die Meere und Kontinente sind doch nie anders gewesen als heute. Höchstens, dass eine Landbrücke zwischen den Kontinenten im Ozean versinkt oder ein Gebirge wächst. Wenn das passiert, liegt das daran, dass das heiße Erdinnere abkühlt, weshalb die Erde schrumpft. Die Gebirge entstehen wie Runzeln auf einem alten Apfel. Aber dass sich Kontinente verschieben, das gibt es nicht. Je länger der Vortrag dauert, umso größer wird die Empörung im Saal. Die Blicke aus dem Publikum sind kalt. Ein Raunen setzt ein. Alfred Wegener wird nervös, spricht schneller. Eine Zwischenfrage. Er versucht, den Vortrag zu Ende zu führen. Der Vorsitzende greift ein. Dr. Wegener, es tut mir leid, aber wir müssen hier aus Zeitgründen schließen. Von Diskussionen musste wegen der fortgeschrittenen Zeit abgesehen werden, heißt es trocken im Protokoll über die Hauptversammlung. Die in Erzählungen überlieferten Kommentare sind wenig freundlich. Gewäsch, Humbug, völliger Blödsinn. Niemand, der bei klarem Verstand ist, darf so etwas unterstützen. Das Puzzle des Herrn Wegener oder Was die Erde im Innersten antreibt von Dagmar Röhrlich. Der Meteorologe Alfred Wegener wurde am 1. November 1880 in Berlin geboren und starb Anfang November 1930 bei einer Expedition in Grönland. Wegener war nicht nur ein hervorragender Polarforscher, er legte als Außenseiter den Grundstein für die Revolution in der Geologie. Den Durchbruch seiner Ideen sollte er nicht mehr erleben. Geologisch betrachtet ist die spröde steinerne Außenhaut der Erde ein Riesenpuzzle aus einigen großen und etlichen kleineren Platten. Zwar war er schon im 17. Jahrhundert Gelehrten aufgefallen, dass die Konturen der Kontinente zusammenpassen, aber erst Alfred Wegener erkannte, was dahinter steckt, dass die Erde ein mobiler Planet ist. Mit seiner Idee von der Kontinentverschiebung legte er den Grundstein für die Theorie der Plattentektonik. Die Erkenntnis, dass unter unseren Füßen eine gewaltige Maschine läuft, die Kontinente verschiebt, Gebirge auftürmt, Ozeane aufreißt und alte Meereskruste verschlingt und die dafür sorgt, dass die Erde für Pflanze, Tier und Mensch ein bewohnbarer Planet ist und bleibt. Die Plattentektonik ist sehr wichtig für die Erde. Sie stabilisiert sie, indem sie über die Vulkane Kohlendioxid aus dem Erdinneren freisetzt und so für den natürlichen Treibhauseffekt sorgt und ihn stabilisiert. André Brack vom Zentrum für Molekularbiophysik in Orléans. Dass die Erde seit Jahrmilliarden ein blauer Planet ist, hängt mit der Plattentektonik zusammen und umgekehrt. Plate tectonics and water, those things all go hand in hand. Plattentektonik und Wasser gehen Hand in Hand. Man bekommt das eine nicht ohne das andere. Wasser schmiert den Planeten. Ohne fräße sich der Kreislauf der Plattentektonik schnell fest, die Erde erstarrte. Aber ohne Plattentektonik gäbe es längst kein flüssiges Wasser mehr auf der Erde. Trotz der grundlegenden Bedeutung ist der Mechanismus der Plattentektonik erst spät erkannt und noch später akzeptiert worden. Ähnlich wie Charles Darwin mit seinem Buch über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl, sah sich auch Alfred Wegener großen Widerständen gegenüber. Zu revolutionär war sein Konzept, zu stark die Vorbehalte der anderen Wissenschaftler. Allerdings hatte Wegener ein grundlegendes Problem. Die Beweislage war dünn. Der Durchbruch der Plattentektonik ist lange Zeit dadurch am stärksten behindert worden, dass niemand einen Motor kannte, der die Platten an der Erdoberfläche antreiben könnte. Und über diesen Motor wird noch heute debattiert. John Tarduno, Geophysiker von der University of Rochester. Zu Wegeners Lebzeiten war dieser Mechanismus noch nicht entdeckt. Das geschah erst später. Zufällig. Der Geologe Onno Onken vom Geoforschungszentrum Potsdam. Es ging im Zweiten Weltkrieg den Amerikanern vor allem darum, Werkzeuge für die U-Boot-Jagd zu entwickeln. Die Ozeane wurden damals systematisch kartiert, um eben magnetische Störungen zu kennen, um vor ihrem Hintergrund U-Boote besser identifizieren zu können. Und die zufällige Beobachtung damals war, dass man systematische magnetische Muster auf den Ozeanböden fand, die die Leute völlig vor den Kopf gestoßen haben. Sie konnten sich das überhaupt nicht erklären. Diese Zebramuster entstehen durch die mehr oder weniger regelmäßigen Umpolungen des Erdmagnetfelds. Eine weitere Erkenntnis brachten Echolotmessungen. Sie enthüllten die Tiefseegräben am Pazifikrand und außerdem ein weltumspannendes Netz untermeerischer Gebirgszüge, die mittelozeanischen Rücken. Und das magnetische Streifenmuster verläuft rechts und links parallel zu diesen Rücken. Das Seafloor Spreading, das Meeresbodenspreizen, war entdeckt. Bei diesem Seafloor Spreading passiert Folgendes. Unter dem Zentralgraben der mittelozeanischen Rücken dringt Magma aus dem Erdmantel hoch. Die Kruste reißt ein Stück weit auf, Magma füllt die Spreizungszone, neuer Meeresboden entsteht. Eine neue ozeanische Kruste. Wir können die Magnetfeldstreifen auf dem Meeresboden datieren. Wenn an den mittelozeanischen Rücken Magma aufsteigt, drängt es die ältere Kruste zur Seite. Und falls sich in der Zeit seit dem letzten Ausbruch das Erdmagnetfeld umgepolt hat, erstarrt dieser neue Meeresboden dann mit umgekehrter magnetischer Ausrichtung. Die älteste Ozeankruste können wir auf 200 Millionen Jahre datieren. Kent Condie ist Geochemiker am New Mexico Institute of Mining and Technology in Socorro. Dieses Seafloor Spreading schafft also neue Meereskruste. Aber weil die Erde nicht größer wird, muss der Ozeanboden anderswo wieder verschwinden. Die Forscher fanden heraus, dass das an den Tiefseegräben passiert. Dort versinkt die Meereskruste hunderte von Millionen Jahren nach ihrer Entstehung wieder im Erdinneren. Die Plattentektonik als Konzept entstand in den 70er Jahren. Ich war 1972 auf einer Konferenz in Kalifornien, die der Startschuss für die Plattentektonik war, und die Theorie ging ab wie eine Rakete. Die alten Fachbegriffe wurden umgewidmet oder über Bord geworfen. Wir prägten viele neue Begriffe. Seit damals ging es für die Plattentektonik immer nur bergauf. Begonnen hat alles wenige Monate vor dem Vortrag. Im Herbst 1911. Alfred Wegener stößt in der Marburger Universitätsbibliothek zufällig auf einen Aufsatz, der Fossilien auflistet, die beiderseits des Atlantiks, in Südamerika und in Afrika, identisch sind. Endlose Stunden verbringt er in der Bibliothek, sucht nach ähnlichen Aufsätzen. Passt die Ostküste Südamerikas nicht genau an die Westküste Afrikas, so als wären sie einst verbunden gewesen? Schreibt er an seine Verlobte Else Köppen. Diese Idee möchte ich weiterverfolgen. Seine Gedanken kreisen nur noch um seine Idee. Er schläft kaum noch. Je mehr er grübelt, desto mehr ist er überzeugt, dass er recht hat. Schon seit 2 Jahrhunderten, seit Entstehung der Geologie als Wissenschaft, suchen Gelehrte nach einer Theorie der Erde. Aber alle Erklärungsversuche sind unbefriedigend. Zahllose offene Fragen tauchen auf. Warum sind die Erdbeben nicht gleichmäßig über die Erde verteilt? Warum häufen sie sich an den Rändern der Kontinente? Warum finden sich die Fossilien der frühesten Reptilien sowohl in den Süßwasserablagerungen von Afrika als auch von Südamerika? Sicher, für die Fossilien wenigstens gibt es eine klassische Erklärung, die von den Landbrücken. Zwischen Südamerika und Afrika soll es eine kontinentgroße Landmasse gegeben haben, die im Atlantik versunken und spurlos verschwunden ist. Aber das ist physikalisch einfach unmöglich, erklärt er seinem späteren Schwiegervater, dem Meteorologen Wladimir Köppen. Bisher ist man von der Vorstellung der unveränderlichen Lage jeden Landes ausgegangen, davon, dass Landbrücken versinken. Aber das widerspricht der Isostasie und überhaupt der Physik. Der Tiefseeboden besteht aus dichtem und schwerem Basalt und ein Kontinent aus weniger dichtem Granit. Ein Kontinent kann also nicht versinken, weil er leichter ist als das, worauf er schwimmt. Wenn es diese ominösen Landbrücken gäbe, müsste eine große Kraft sie in den Erdmantel hinabdrücken. Sobald die Kraft nachlässt, schwemmen sie wie Korken auf. Dann zitiert Alfred Wegener gern das Beispiel Skandinavien, das seit dem Ende der Eiszeit aufsteigt, von der Last des Eises befreit. Nein, wenn die Fossilien beweisen, dass es eine Verbindung zwischen Afrika und Südamerika gegeben hat, war das keine Landbrücke. Die Kontinente selbst müssen sich bewegt haben. Es geht gar nicht anders. Aber er kennt die Schwäche seiner Idee. Ihm fehlt der Motor. Inzwischen haben hochgenaue Satellitenmessungen bewiesen, dass sich die tektonischen Platten tatsächlich an der Erdoberfläche bewegen. Die meisten tun das mit der Geschwindigkeit eines wachsenden Fingernagels. The single big driving engine of any one of the terrestrial... Die große Antriebsmaschine der steinernen Planeten ist die Erzeugung der Hitze im Inneren dieser Planeten und wie der Planet diese Hitze wieder verliert. Die Erde erzeugt eine enorme innere Hitze und die muss sie loswerden. Für den Erdmantel gibt es 2 Heizungen. Erstens ist da 2900 Kilometer unter unseren Füßen der Erdkern mit seinen 5.000 bis 6.000 Grad. Zweitens wirkt der radioaktive Zerfall, der gleichmäßig den gesamten Erdmantel wärmt. Inzwischen glauben die Geodynamiker, dass die Plattentektonik vor allem diese Wärme des radioaktiven Zerfalls zur Erdoberfläche hin abführt, denn... Eine der effektivsten Möglichkeiten, Wärme zu transportieren, ist, das Material selber zu transportieren. Der Geophysiker Hans-Peter Bunge von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Es klingt paradox. Obwohl die Mantelgesteine fest sind, stehen sie niemals still. Sie brodeln. Durch Hitze und Druck im Erdinneren verformbar geworden, strömen sie wie ein äußerst zäher Brei in einem Kochtopf. Strömungen tief in der Erde sind eigentlich Bereiche, in denen warmes Material tief aus dem Planeten nah an die Oberfläche gefördert wird oder dann kälteres Material von der Nähe der Oberfläche langsam runter in die Tiefe des Planeten sinkt. Diese Strömungen sind der Motor der Plattentektonik. Sie wird also angetrieben durch den Versuch der Erde, ihre Hitze möglichst effizient loszuwerden. Das Geschehen im Erdinneren ist die Ursache für mittelozeanische Rücken- und Tiefseegräben. Und die Symptome sind Erdbeben und Vulkanausbrüche. Am deutlichsten wird das in dem berühmten Feuerring rund um den Pazifik. Es gibt ein System, das sich letztendlich von Alaska runter bis nach Feuerland zieht, mit einer relativ kurzen Unterbrechung entlang der San Andreas-Störung. Und es gibt natürlich dann ein zweites System, das sich im westlichen Pazifik im Wesentlichen von den Kurilen und Japan runterzieht bis nach Neuseeland. Die Naturkatastrophen sind dort deshalb so häufig, weil an den gewaltigen Rinnen der Tiefseegräben die Meereskruste wieder ins Erdinnere verschwindet, also subduziert wird. Alle Tiefseegräben sind Zonen, wo eine solche Subduktion stattfindet, unter Japan, Philippinen, aber auch unter Südamerika. Albrecht Hofmann ist Geochemiker am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Die mittelozeanischen Rücken, an denen die Ozeankruste entsteht, ankern nur sehr flach im Erdmantel. Vermutlich sind sie der Bereich, an dem zufälligerweise die Aufströme im Mantel auf die Krustenplatte an der Oberfläche treffen und sie zerreißen und von wo aus sich dann für eine Weile die Kontinente wie auf einem Fließband auseinanderbewegen. Die Rekonstruktionen für die Plattentektonik im Pazifik selber zeigen, dass die Subduktionszonen um das pazifische Becken herum relativ stabil waren. Sie bewegen sich ein wenig, aber sie bewegen sich nicht besonders schnell. Auf der anderen Seite haben sich die mittelozeanischen Rücken des Pazifiks in den letzten 100 Millionen Jahren eigentlich sehr viel und sehr weit bewegt. Ozeanische Rücken wurden gebildet, haben dann wieder aufgehört, haben sich nach Osten bewegt, haben sich nach Westen bewegt. All das spricht dafür, dass diese Rücken relativ oberflächennah sind und sich eben über den Mantel als solchen bewegen können. Noch vor wenigen Jahren schienen die mittelozeanischen Rücken überall auf der Welt ziemlich gleichförmig zu sein. Gut, sie fördern unterschiedlich viel Lava, aber was da herausfloss, war sehr homogen. Und damit muss ja wohl auch der Erdmantel, der ja das Magma liefert, gleichförmig sein. Das ist ein Trugschluss. In Kristallen, die vor dem Ausbruch in den Magmenkammern gewachsen sind, gibt es vielmehr verräterische, mikroskopisch kleine Einschlüsse ursprünglicher Schmelze. Ich habe meine Meinung über diese magmatischen Prozesse vollkommen umkrempeln müssen eigentlich, weil in der Tat die Schmelzen, die man in diesen Einschlüssen findet, zum Teil extrem heterogen sind. Das heißt, unter den ozeanischen Rücken ist der Mantel wahrscheinlich sehr heterogen. Und erst beim Schmelzen wird dann die Homogenisierung erzeugt. Damit wären die großen Magmenkammern, die die mittelozeanischen Rücken speisen, gigantische Rührschüsseln. Der Erdmantel selbst hingegen ist eher ein ganz fein gezogener Marmorkuchen aus durch Hitze und Druck verformbar gewordenem Gestein. Als Alfred Wegener 1915 und auch in den späteren Jahren seine Ideen vertritt, schlägt ihm eine Welle der Entrüstung entgegen. Auf Konferenzen findet er wenige Befürworter. Viele Redner reagieren zynisch, manche sogar beleidigend. Er sagt wenig, sitzt ruhig da, raucht seine Pfeife und hört zu. Ob er ahnt, dass erst die Zeit reif werden muss und ob er ahnt, wie viele Jahre noch vergehen werden? Der Widerstand der Gegner ist menschlich verständlich. Ein Geologe formuliert es so: Wenn wir das glauben, können wir die Forschung der letzten 70 Jahre vergessen und von vorn anfangen. Wegener hofft zeitlebens darauf, dass seine Kollegen seine Theorien verstehen werden. Wenn erst einmal klar wird, was diese Entdeckung für die ganze Geschichte der Erdentwicklung bedeutet, warum sollten wir dann auch nur einen Moment zögern, die alten Ansichten über Bord zu stoßen? 1906 hatte Alfred Wegener an seiner ersten Forschungsexpedition in Grönland teilgenommen. Dort sah er zum ersten Mal in seinem Leben Eisberge, wie sie ebenso majestätisch wie unerbittlich durch dünnes Treibeis pflügten. Es zerbrachen, auseinandertrieben, sich ihren Weg bahnten. Eine entscheidende Beobachtung. Denn als er später die Kontinente mobilisiert, schwimmen sie für ihn über die Meereskruste wie die Eisberge durchs Treibeis. Alfred Wegener entwickelt seine Theorie weiter. Zusammen mit seinem Schwiegervater Wladimir Kötten erstellt er Karten längst vergangener Erdepochen, zeichnet uralte Wüsten, Dschungel und Vereisungen ein. Und plötzlich ist logisch, warum diese seltsame Eiszeit vor 280 Millionen Jahren nur die Südhalbkugel getroffen hat. Die Südkontinente waren damals alle vereint und standen über dem Pol. Wegener ist überzeugt, dass es einen Urkontinent gegeben hat, der auseinanderbrach, wodurch die Kontinente und Ozeane von heute entstanden. 1922 erscheint die dritte Ausgabe seines Buchs »Die Entstehung der Kontinente und Ozeane«. Darin schreibt er, dass vor 300 Millionen Jahren alle Landmassen zu einer einzigen verbunden waren. Er nennt sie Pangäa. Und dieser Superkontinent, schreibt er, erstreckte sich von Pol zu Pol. Vor 200 Millionen Jahren begann Pangäa dann auseinanderzubrechen. Und die Kontinente bewegen sich seitdem auf ihre heutige Position zu. Das Innere der Erde steht nie still. So treiben Konvektionsströme im Erdmantel an der Oberfläche Südamerika und Afrika immer weiter auseinander, reißen im Lauf von Jahrmillionen den Atlantik auf. Südamerika schiebt sich über den Pazifik hinweg, dessen Meereskruste vor der Westküste im Peru und im Chile Tiefseegraben zurück ins Erdinnere sinkt. Jedes Jahr verschwinden 6,5 Zentimeter südpazifischer Erdkruste, während gleichzeitig Südamerika mit jährlich knapp 3 Zentimetern westwärts drängt. In der Knautschzone der Kollision türmen sich die Anden auf. Die Platten verschieben sich nur um Zentimeter gegeneinander, trotzdem entstehen entlang der Abtauchbahn der Meereskruste riesige Erdbeben. Die Anden sind auch gespickt mit Vulkanen, ein weiteres Merkmal der Plattentektonik. Denn je tiefer subduzierte kalte Meereskruste ins Erdinnere sinkt, desto heißer wird es um sie herum. Schließlich beginnt die Gesteinszunge zu schmelzen, Magma entsteht, steigt auf und speist die Vulkane. Wir wissen, dass sich der tiefere Erdmantel in ständiger Bewegung befindet und die Platten oben drüber, die ja nicht mehr sind als nur eine dünne Haut, dass diese dünne Haut sozusagen reagiert, passiv reagiert auf die Bewegungen, die wir im Erdmantel haben. Umstritten ist dagegen die Frage, wer wen steuert. Ist die Plattentektonik ein Ausdruck der Bewegungen im Erdinneren oder werden die Bewegungen im Erdinneren dadurch gesteuert, dass wir kalte Platten an der Erdoberfläche haben, die gelegentlich an einigen Stellen auf unserem Planeten in die Erde wieder hinabtauchen? Die Frage nach Huhn und Ei ist hier also durchaus noch nicht so ganz klar. Zunächst dachte man, dass die Kontinente wandern, weil an den mittelozeanischen Rücken neue Meereskruste produziert wird. Inzwischen scheint klar, dass die Kräfte dort nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wir betrachten die Plattentektonik meist als ein von oben gesteuertes System. Mit der Zeit wird die ozeanische Platte immer kälter und dichter. Nach etwa 200 Millionen Jahren wird sie zu schwer und sinkt dann passiv unter ihrem eigenen Gewicht zurück in den Erdmantel. Das ist eigentlich sehr anders, als wenn man sich denkt, dass eben an den mittelozeanischen Rücken lokale Aufströme explizit die Platten auseinandertreiben. In der Tat ist also wirklich das Absinken von schweren alten Platten der größere Bestandteil des Antriebsmechanismus und nicht das Auftreten von einzelnen lokalen Aufströmen. Die globale Maschine der Plattentektonik wird entschlüsselt, mit Hochleistungsrechnern und modernen Netzwerken zur Erdbebenforschung. Die Beben liefern aussagekräftige Daten darüber, was tief unter unseren Füßen vor sich geht. Aus diesen Informationen errechnen die Geophysiker das tomografische Bild des Planeten, nicht unähnlich einer tomografischen Aufnahme des Gehirns. Sie erkennen, dass die Konvektionsströmungen äußerst komplex sind, viel komplexer als vor 10 Jahren gedacht. Der Faktor Zeit rückt ins Zentrum. Manche Subduktionszonen, wie zum Beispiel die unter dem westlichen Nordamerika, waren in den letzten 200 Millionen Jahren aktiv. Manche Subduktionszonen, wie zum Beispiel einige gerade so um Tonga herum, sind sehr jung, vielleicht gerade 30 Millionen Jahre alt. An diesen Subduktionszonen haben die Platten natürlich gerade mal vielleicht den obersten Bereich des unteren Mantels erreicht. Aber an den Subduktionszonen, wo die Subduktion lange schon stattgefunden hat, sehen wir, dass die Platten eigentlich ziemlich tief, also sogar bis an die Grenze zwischen dem Erdkern und dem Erdmantel, also ungefähr 3000 Kilometer unter unseren Füßen, abgetaucht sind. An alten Subduktionszonen sinkt die abtauchende Krustenplatte bis zur Grenze des Erdkerns. Vor kurzem noch wären Geochemiker gegen diese Erkenntnis Sturm gelaufen. Denn sie brauchten einen Erdmantel, der aus 2 Stockwerken besteht. Nur wenn oben und unten kaum etwas miteinander zu tun hatten, ließ sich erklären, warum einige chemische Elemente so ungewöhnlich verteilt sind. Im Vergleich zu den Meteoroiden, die in ihrer chemischen Zusammensetzung als Ausgangszustand der Erde gelten. Die Vorstellung, dass der untere Erdmantel sozusagen primitiv geblieben ist und seine ganzen Spurenelemente und wärmeproduzierenden Elemente beibehalten hat, die ist so nicht mehr haltbar. Seit wir wissen, dass die Subduktion bis in den tiefsten Erdmantel hinuntergeht, denn großräumig vermischt natürlich diese Subduktion den oberen mit dem unteren Erdmantel, denn die Mengen an Material, die nach unten gehen, müssen durch aufsteigendes Material ersetzt werden. Die Lösung scheint gefunden. An der Grenze zwischen Erdmantel und Erdkern enthüllt die seismische Tomographie eine etwa 200 Kilometer mächtige Schicht, die sich sehr stark vom Rest des Mantels unterscheidet. Könnte das eine Art Protokruste sein, die damals, als die Erde noch sehr jung war, irgendwie in die Tiefe des Planeten gerissen worden ist? Und hat sie dann dabei einfach die heute an der Oberfläche fehlenden Elemente mit hinabgezogen, bis an die Grenze zum Kern? Die Protokruste säße seit Jahrmilliarden dort unten fest, weil sie zu dicht und zu schwer ist, als dass sie noch einmal auftauchen könnte. Wenn es einen solchen Prozess gegeben hat, in der frühesten Zeit, dann könnte man damit erstens mal die Existenz dieser Grenzschicht erklären, im untersten Erdmantel, und verschiedene andere geochemische Ungereimtheiten sehr elegant erklären. Dieses Reservoir hat dann eine grundlegende geochemische Bedeutung, die in der Tat unser ganzes Denken über die Mantelentwicklung verändern dürfte, wenn es sich bestätigt. Je mehr wir über die Plattentektonik lernen, desto komplexer erscheint uns die Erde. Und vor allem umso mobiler. Diese Theorie öffnete neue Horizonte. Den Grundstein legte Alfred Wegener mit seiner Idee von der Kontinentaldrift. Er hat die Geologie revolutioniert. Es ist ironisch. Der fehlende Motor war zu Lebzeiten Wegeners die schärfste Waffe seiner Gegner gewesen. Inzwischen ist die Theorie akzeptiert, aber der Antrieb im Erdinneren wird immer noch erforscht. Polarforscher sind verpflichtet, Helden zu sein. Grönland, 1930. Alfred Wegener leitet eine große meteorologische und glaziologische Expedition. Ziel ist die Station Eismitte. Das Wetter ist grauenhaft. Zwei Wissenschaftler sind schon in Eismitte, um alles vorzubereiten. Aber immer wieder verzögert sich der Aufbruch der anderen. Schließlich steht der arktische Winter vor der Tür. Die beiden müssen in Eismitte überwintern. Aber reichen die Vorräte? Der Funk ist ausgefallen. Alfred Wegener zieht mit dem Meteorologen Fritz Löwe und 13 Inuit los, um die Station zu versorgen. Sie kämpfen sich vorwärts. Alle, bis auf Wegener, Löwe und Rasmus Willumsen, geben auf. Mit letzter Kraft erreichen sie Eismitte. Fritz Löwe ist zu erschöpft, bleibt im Camp. Alfred Wegener und Rasmus Willumsen machen sich auf den Rückweg, nachdem sie alle noch Wegeners 50. Geburtstag gefeiert hatten. Sie werden nie wieder lebend gesehen. Am 12. Mai 1931 findet die Suchmannschaft Alfred Wegeners Leiche im Schnee. Er liegt auf einem Rentierfell, eingewickelt in seinen Schlafsack. Seine Augen sind offen. Er sieht ruhig und friedlich aus. Die Freunde errichten ein Iglu über seinem Körper, stellen später ein großes Eisenkreuz auf. Von all dem ist nichts mehr zu sehen. Alfred Wegener ist Teil des großen Gletschers geworden. Die Leiche von Rasmus Willumsen bleibt verschollen. Das Puzzle des Herrn Wegener oder Was die Erde im Innersten antreibt. Ein Feature von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Jürg Löw, Renate Fuhrmann, Matthias Hase und Hans Bayer. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Uli Blumenthal.